Deutschlandfunk. Das Feature. Wir hatten sehr viel diskutiert, auch über die Sicherheitslage. Es war ja eine Kooperative im Kriegsgebiet und das war damals auch das Konzept der Brigaden, wenn aus NATO-Staaten Leute dort waren als Brigadistas, dass das eine Art Schutzschild war. Klar war ein gewisses Risiko dabei, das sind wir auch eingegangen, bewusst. Der Ort selber war halt ja, so ein Urwalddorf, da gab es halt nur 20, 30 Hütten, das war halt mitten im Urwald. Und das sollte so ein Aufbauprojekt sein für Mitglieder einer Kooperative, die dann Kakao anbauen. Also wir bauen da Holzhütten, ja. Und ich meine, keiner von uns Männern, ja, die Frauen ja sowieso nicht, waren bei der Bundeswehr. Wir haben alle Zivildienst gemacht, also wir sind schon durchaus Pazifisten. Und Uniformen haben wir zu keinem Zeitpunkt getragen. Dass wir in einem Brigadenhaus leben würden, dass wir uns mit dem Essen etc. einschränken müssen, dass es keine direkte Infrastruktur gibt, also kein Fleisch und Wasser, kein Strom für 24 Stunden etc., das war mir alles klar. Sie freundeten sich mit allen aus dem Dorf an. Sie kamen nicht nur, um Häuser zu bauen. Dann kam die Contra. Die Entführung deutscher Aufbauhelfer im nicaraguanischen Hinterland. Ein Feature von Erika Harzer. Nicaragua damals in den 80ern. Ja, ich hatte schon, als ich noch zur Schule ging, einfach mitbekommen, dass in Nicaragua eine Revolution stattgefunden hat. Und das fanden wir natürlich alle unglaublich spannend. Und dann wollte ich einfach wissen, wie der Alltag dort funktioniert. Und den Aufbau einer gerechteren Gesellschaft, den wollte ich unterstützen und auch in der Praxis mitkriegen. Und deswegen bin ich dann damals dahin gefahren. Ich war 20. Ich war 24. Also ich habe damals in einer besetzten Siedlung gelebt und in dem Umfeld gab es eben viele Leute, die sich für das Thema Nicaragua interessierten. Also Menschen, die ein autonomes Leben suchten und ein Leben frei von Kapitalismus. Ich ging mit meinem Freund und jetzigen Kollegen Sean in so eine Nicaragua-Unterstützungsgruppe und es war klar, wir werden auch in einen solidarischen Einsatz da rübergehen wollen. Wie ist denn das eigentlich in so einem revolutionären Land? Wie fühlt sich das an? Ich wollte da teilhaben. Naja, ich war auch jung, wir hatten unter Nicaragua die Vorstellung, dass es eine Möglichkeit gibt, eine Gesellschaft radikal umzustellen, ohne sich gleich einem kommunistischen oder stalinistischen Gedanken anzudienen, sondern so eine Art dritten Weg zu machen, der natürlich antiimperialistisch, das hieß in erster Linie gegen die USA, aber auch gegen das, was man heute so Marktwirtschaft nennt, sich zu stellen. 12 politisch engagierte junge Menschen machen sich 1986 auf den Weg ins Hoffnungsland Nicaragua, wo die Sandinisten 7 Jahre zuvor Diktator Anastasio Somoza gestürzt hatten. Dominic Diehl, der schon als Schüler in der Nicaragua-Solidarität tätig war, und sein Freund Sean Steinbach, beide aus Berliner Dritte Welt-Unterstützergruppen. Reingard Zimmer, eine der jüngsten in der Gruppe, aus Hamburg, und die Hausbesetzerin Dagmar Vogel aus Oberhausen. Kaum hatten wir quasi den ersten Hammer in der Hand genommen, war es auch schon vorbei. Dann kamen die Contras, so hießen die ja damals, und wussten offensichtlich, dass Deutsche in dem Haus sind, Los Alemanes. Die sollten rauskommen und das waren wir dann. 17. Mai 1986, Pfingstsamstag. Weil ich immer die Interviews auf Englisch geben musste, war mein Standardsatz auf Englisch. At 4:30 in the morning we were awoken by massive gunfire. Dominic Diehl bemerkt den Überfall als erster. Wir hatten Nachtwachen vereinbart, unter anderem ich. Ich war halt der Nachtwächter zu der Zeit. Und ich meinte irgendwie sowas wie eine Taschenlampe gesehen zu haben und so weiter. War auch sehr aufgeregt, muss ich sagen. Dachte ich, hier stimmt vielleicht irgendwas nicht. Mit einmal fing er zu knallen, am Anfang noch weiter entfernt und kurz danach recht nah, also in unserem Ort. Jetzt greift die Contra die Kooperative an. Wir lagen da in unseren Schlafsäcken unter den Moskitonetzen und ich habe damit gerechnet, dass wir erschossen werden. Das war Maschinengewehrfeuer und ich habe mich dann auch automatisch auf den Boden fallen lassen und die anderen eigentlich auch. Und dann sind wir über den Boden gerobbt. Irgendwann hörten wir also Stimmen vor dem Haus. Dass die Deutschen rauskommen sollten. Damit waren ganz offensichtlich wir gemeint. Da da aber weiter geschossen wurde, hatten wir da überhaupt keine Lust zu, das zu tun. Wir sind dann raus und die Kugeln flogen aus allen Richtungen, vom Milizposten hoch zu uns, zum Milizposten runter. Die im Ort stationierte sandinistische Miliz war der angreifenden Kontratruppe zahlenmäßig deutlich unterlegen und konnte der Entführung zunächst nichts entgegensetzen. Erst eine aus dem Nachbarort anrückende Truppe des sandinistischen Heeres setzte die Kontras unter Druck. Und von der anderen Seite kam neues Gewehrfeuer. Das war die Verstärkung vom Nachbardorf, von der Armee. Und das führte dann zu einer unkontrollierten Situation, wo ein paar von uns flüchten konnten. In der Situation sind Dagmar nicht abgehauen. Sequestran a 8 cooperantes. 8 Aufbauhelfer entführt. 4 gelang es, der Kontra zu entkommen. Der Überfall vom 17. Mai 1986 beschäftigt die nicaraguanischen Medien. Um 16:30 Ortszeit überfielen etwa 30 bewaffnete Kontras, die sich anti-sandinistische demokratische Streitkräfte nennen, den Ort Jacinto Baca, in dem sich seit 10 Tagen die Aufbauhelfer befanden. Nach einem Feuergefecht mit der örtlichen Miliz verschleppten die Kontras 8 von 12 der bundesdeutschen Brigadisten, darunter Reingard Zimmer und Dominik Diehl. Dagmar Vogel, Sean Steinbach und eine weitere Frau konnten entkommen. Ein Brigadist blieb durch einen Hüftschuss verletzt zurück und wurde ins Krankenhaus gebracht. Guten Abend, werte Zuschauer, ich begrüße Sie. Das Auswärtige Amt hat einen Krisenstab gebildet, um die Bemühungen um die Freilassung der 8 verschleppten Bundesbürger zu koordinieren. Die deutschen Botschaften in Washington, Nicaragua und Honduras seien eingeschaltet worden, teilte ein Sprecher mit. Es habe bereits erste Gespräche mit den Aufständischen gegeben. Nach Angaben aus Managua hatte eine Gruppe der von den USA unterstützten Contra-Rebellen zunächst 12 Deutsche etwa 200 Kilometer südöstlich der Hauptstadt in ihre Gewalt gebracht. 4 konnten flüchten. Die Bundesregierung unter Helmut Kohl ist eng verbündet mit der US-Regierung unter Ronald Reagan, der in den Sandinisten eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA sieht. Er fürchtet ein zweites Kuba und unterstützt den Aufbau eines Heeres von Freiheitskämpfern, den Contras, die einen lang andauernden Krieg gegen die Sandinisten führen. Die Bundesregierung unterstützt den Krieg nicht direkt, reduziert jedoch die Zusammenarbeit mit den Sandinisten auf das Nötigste. Zum Krisenstab des Auswärtigen Amtes in der Bundeshauptstadt Bonn gehört Georg Bohmgarden, damals Referent und zuständig für Zentralamerika. Herausfinden, was ist passiert, das ist ja gar nicht so einfach. Denn Nueva Guinea liegt weit weg von Bonn. Und dann will man wissen von der Botschaft, was weiß die. Wir sind dann abends mit Militärgeleit in den nächsten Stützpunkt gebracht worden. Dort haben wir mit Leuten aus der Soli-Bewegung eine kurze Pressekonferenz gegeben, wo so ein paar Sachen, die uns wichtig erschienen, wir zu Wort gebracht haben, dass die Kontras auch Heckler- und Kochwaffen haben. Und es ist für uns Deutsche natürlich damals irgendwie wichtig gewesen. Heutzutage weiß man ja, dass das normal ist. Waffen sind dafür gemacht, um Menschen zu bedrohen oder auch umzubringen. Und dass die Kontras und Unterstützung aus der westlichen Welt haben wir allseits bekannt. Und von daher war das nicht weiter verwunderlich. Nee. Wenn man irgendwo in Nicaragua entführt wird, da gibt es natürlich einen gewissen Verdacht. In einem Entführungsfall gehen Sie selbstverständlich an jeden möglichen Akteur ran. Und das bedeutet, dass wir schon gleich am Anfang mit den Amerikanern auch Kontakt hatten. Schon aus einem Grund, der heute ja hoch umstritten ist. Nämlich über geheimdienstliche Zusammenarbeit zu erfahren, was die wissen. Denn jeder weiß, dass der BND keinen Schwerpunkt in Lateinamerika hat. Auch in Wuppertal trifft sich ein Krisenstab. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Informationsbüros Nicaragua e.V., das gemeinsam mit verschiedenen bundesweiten Solidaritätsgruppen die Aufbaubrigaden koordiniert und organisiert. Seit 1981 gehört Barbara Lukas zu diesem Infobüro. Ich weiß, dass ich mit meinen Kindern zu Hause war. Und einfach erstmal vollkommen gelähmt war. Ich war einfach vollkommen geschockt. Und dann sind wir aber alle, haben wir uns sofort versammelt. Und dann war klar, wir müssen uns jetzt gemeinsam überlegen, was wir machen können. Aber ich habe nie ernsthaft damit gerechnet, dass wirklich so eine Brigadengruppe entführt werden könnte, direkt von der Contra. Natürlich sollten sie Schutzschild sein. und haben natürlich sofort mit dem Auswärtigen Amt versucht, Kontakt aufzunehmen, also mit offiziellen Stellen. Und ich glaube, das Schlimmste war, dass wir gemerkt haben, dass wir unglaublich ohnmächtig sind. Natürlich gibt es nicht allzu viel Sympathie auf der politischen Seite von denen, die sagen, das sind doch linke Radikale. Für den Beamten selbst, ich habe das damals auch gegenüber Politikern ständig vertreten, zählt einfach nur, sind es deutsche Staatsangehörige, Punkt, aus, Schluss. So. Und wenn ein deutscher Staatsangehöriger in Not ist, müssen wir das tun, um ihn aus dieser Not rauszuholen. In Nicaragua erreichen die Entkommenen am Pfingstsonntag die Hauptstadt Managua und kommen dort bei Deutschen aus der Solidaritätsbewegung unter. Emotional natürlich völlig aufgewühlt, weil man hat jetzt nur die Gnade gehabt, da aus dem Schlamassel rauszukommen. Aber die Freunde, mit denen man vor ein paar Stunden zusammen war, die sind da unterwegs gewesen. Da muss man irgendetwas machen. Was wusste ich halt auch nicht so richtig. Als wir dann mit den Solidaritätsleuten aus Managua dann geredet haben, sagten die, dass wir versuchen sollten, den deutschen Botschafter damit ins Geschehen einzubinden. Der dann gesagt hat, ja, es ist Pfingstsamstag, ich erreiche niemand im Außenministerium, also vor Pfingstdienstag kann ich nichts machen. Und das wären ja nochmal 3 Tage ins Land gegangen, sodass wir gesagt haben, okay, wir müssen ihnen die Dringlichkeit nochmal darstellen. Und er wollte uns halt die kalte Schulter zeigen. Das haben wir uns eben schon gedacht und haben die Botschaft besetzt. Um jetzt schon Öffentlichkeit herzustellen und nicht zu warten, bis die Verwaltung in Deutschland wieder anfängt. Manfred Obländer, Pressesprecher des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit am Dienstag, dem 20. Mai 1986. Wir wissen, dass am Samstag eine Gruppe von deutschen sogenannten Internationalistas, die in einem Genossenschaftsprojekt gearbeitet haben, seit 10 Tagen dort tätig waren, entführt worden sind, einige davon freikommen konnten und zusammen mit einer Gruppe weiterer Internationalistas, zu denen überwiegend Deutsche gehören, die deutsche Botschaft besetzt haben, dass die Besetzer politische Forderungen stellen, Forderungen derart, die Bundesregierung möge auf die Regierung der Vereinigten Staaten einwirken, ihre Unterstützung für die sogenannten Contras in Nicaragua aufzugeben. Der Botschafter wurde aufgefordert, in diesem Sinne ein Telegramm an Präsident Reagan zu richten. Politik können Sie nicht mit Megafon machen, es führt zu nichts. Und wenn die Grünen in der Öffentlichkeit an Reagan appellieren, dann wird ihn das nicht besonders beeindrucken. Aber es hilft uns sozusagen, dass wir dem sagen können, ja, es gibt durchaus öffentlichen Druck. Wir haben dann von dort aus die Pressearbeit begonnen. Es gab ja noch kein Internet, ging jetzt nicht so einfach mit einer einfachen Meldung, sondern es war richtige Bodenarbeit sozusagen. Wir waren entsetzt und empört. Die Botschaft ist ja das Instrument, das genau die Dinge tun muss, die dann zur Lösung der Entführung beitragen müssen. Das heißt, die Botschaft muss regelmäßig die Kontakte machen und so weiter. Und das war eine massive Behinderung der Arbeit. Dann meldete sich Angehörige der Botschaft bei mir, um auch meine Kommunikationsmittel zu benutzen. Ich hatte ein vollständig ausgerüstetes Büro damals mit Telex, Fernschreiben, Telefon und so weiter. Clemens Rode leitet 1986 das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Managua. Die Besetzung der Botschaft war ein politisches Signal, das regelmäßig in den Nachrichten in Deutschland vorkam. Das führte übrigens auch dazu, dass die deutschen Fernsehanstalten ihre besten Leute nach Managua schickten. Georg Bohmgarden, Krisenstab des Auswärtigen Amtes in der Bundeshauptstadt Bonn. Das macht man mal, wenn man denkt, jetzt zeigen wir mal Muskeln und diese imperialistische Bundesregierung, die tut ja eh nichts. Das war ja die Unterstellung. Gegen die können sich übrigens nicht wehren, gerade in einem Entführungsfall. Sie müssen immer mit einer ungeheuren Diskretion arbeiten. Anders lösen sie keinen einzigen Fall. Wir haben jetzt kein Signal empfangen, dass tatsächlich eine Geheimdiplomatie sich entwickelte. Es gab vielleicht auch gar nicht das Interesse, Menschen aus der Solidaritätsbewegung so weit zu schützen. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein erstes Lebenszeichen gibt es von den in Nicaragua entführten 8 deutschen Aufbauhelfern. Wie das Auswärtige Amt soeben mitteilte, sind sie wohlauf. Diese Information habe man von antisandinistischen Rebellen erhalten. Bereits am Nachmittag hatten die rund 70 deutschen Besetzer der Bonner Botschaft in Managua ihre Aktion abgebrochen. Die freiwilligen Helfer, die nicht Angehörige des deutschen Entwicklungsdienstes sind, kommen aus Hamburg, Göttingen, Bielefeld, Hannover und München. Verantwortlich gemacht für die Entführung wird die rechtsgerichtete Guerilla-Organisation Nicaraguanische Demokratische Streitkräfte, FDN. Diese Kontragruppe sieht in den Aufbauhelfern kommunistische Internationalisten. Die Kampagne für Arbeitsbrigaden nach Nicaragua begann im Mai 1983. Die Contras hatten den Arzt Tonio Pflaum in einem Hinterhalt erschossen. Pflaum war vom Deutschen Entwicklungsdienst entsandt. Nach dessen Ermordung zog das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ, seine Fachkräfte aus den Kriegsregionen in Nicaragua zurück. Barbara Lukas vom Informationsbüro Nicaragua erinnert sich. Als wir angefangen haben, ging es ja hauptsächlich um eine Abwehr einer direkten US-Intervention. Da, wo keine offiziellen Entwicklungshelfer mehr hingehen können, da gehen wir jetzt hin auf private Initiative. Und ist der Vorwurf gemacht worden, dass wir unverantwortlich junge Deutsche in Gefahr bringen. Und mit einer klaren Schuldzuweisung nicht an die Contra und an die USA, die ja die Contra finanziert haben, sondern mit einer klaren Schuldzuweisung an die Leute selber, die sich in Gefahr gebracht haben. Und diejenigen, die das eben mitorganisiert haben, eigentlich als die Verantwortlichen. Also in meinen Augen eine vollkommene Verdrehung eigentlich der Tatsachen. Clemens Rode von der sozialdemokratischen Friedrich-Ebert-Stiftung. Die mittleren 80er Jahre waren eigentlich weltweit noch voll von Konflikten, die als Stellvertreterkonflikte oder gar Stellvertreterkriege bezeichnet wurden. Während der Kalte Krieg um den Nordatlantik und in Europa kalt blieb, gab es doch eine Auseinandersetzung in Lateinamerika, in Afrika, zwischen Bewegungen, die von den beiden Seiten, die von Washington und Moskau, finanziert und unterstützt wurden. Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung stand auf der Seite Washingtons. Dr. Josef Thesing leitete in den 80er Jahren die internationale Abteilung der Stiftung. 1979 Nicaragua war für die Amerikaner ein Sicherheitsproblem in ihrem unmittelbaren Einflussbereich. Und plötzlich, als das passierte, gab es in Deutschland eine enthusiastische Begeisterung für die Sandinisten. Endlich dieses System beseitigt und jetzt beginnt die wirkliche Revolution. Es gab eine irrationale Glorifizierung dieses Ereignisses. Wir waren in der Schlussphase des Ost-West-Konfliktes. Die Amerikaner hätten nicht geduldet, wenn Nicaragua weiter sich mit Kuba und auch mit der Sowjetunion gegen die Nachbarländer gerichtet hätte. Reagan hatte eine klare Position. There can be no question, the national security of all the Americas is at stake in Central America. Es steht außer Frage, Mittelamerika gefährdet die nationale Sicherheit aller Amerikaner. Wenn wir uns dort nicht zu verteidigen wissen, können wir dies auch sonst nirgendwo. Unsere Glaubwürdigkeit bricht ein, die Allianzen zerbröckeln und die Sicherheit unserer Heimat gerät in Gefahr. Mit dem Aufbau der antisandinistischen Konterrevolutionäre begann der von den USA finanzierte, lang andauernde Krieg niederer Intensität gegen das sandinistische Nicaragua. Breit gestreute Terroranschläge, verminte Häfen, niedergebrannte Schulen und Gesundheitszentren, Überfälle auf Kooperativen, Wirtschaftsboykott etc. Im Juni 1986 sprach der Internationale Gerichtshof in Den Haag die US-Regierung des Völkerrechtsbruchs für schuldig, wegen der Verminung der nicaraguanischen Häfen und der Unterstützung der antisandinistischen Rebellen. Die Richter verurteilten die USA zur Zahlung von 17 Milliarden US-Dollar. Dieses Urteil erkannten die USA nicht an. Bis Ende 1989 wird dieser Krieg mehr als 40.000 Tote hinterlassen. Der amerikanische Außenminister Schulz hat die 8 deutschen Aufbauhelfer als militärische Kämpfer bezeichnet. Vor der Presse in Washington sagte Schulz, als solche hätten sie sich bewusst sein müssen, welches Risiko in Nicaragua sie eingingen. Die konservative Tageszeitung Washington Times berichtete, die Deutschen hätten militärische Uniformen und AK-47-Gewehre vom Typ Kalaschnikow getragen. Das ist falsch, das ist unwahr. Wir waren zum Zeitpunkt unserer Entführung vollkommen unbewaffnet. Und wir waren politische Aktivistinnen. Wir haben uns ja sehr sorgsam vorbereitet. Ich wollte den Alltag der Revolution kennenlernen. Und ich wollte dazu einen Beitrag leisten, dass dort der Aufbau vonstatten gehen konnte. Wir wollten den Leuten, die die neue Gesellschaft aufbauen wollten, durch unsere Präsenz natürlich auch und durch unsere Arbeit, aber im Prinzip mehr moralisch zur Seite stehen. Wir waren solidarisch. Klar, also man sah, wurde quasi dargestellt als gehirngewaschene Marionetten des Kommunismus. Aber das waren wir nicht. Also wir waren natürlich idealistisch. Wir waren sicherlich auch ein Stück weit unrealistisch. Die 8 in Nicaragua entführten Deutschen sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes wohlauf. Es seien mehrmals Lebenszeichen von ihnen eingegangen. Die Bemühungen um ihre Freilassung laufen auf mehreren Ebenen. Hier bei Nueva Guinea haben Kontraeinheiten jetzt seit 8 Tagen 8 Deutsche in ihrer Gewalt. In diesem Gebiet operieren auch Eliteeinheiten der nicaraguanischen Armee. Sie können die eingedrungenen Kontras nach einer Freilassung der Entführten kaum entkommen lassen, heißt es hier inoffiziell. Auch dies erschwert im Moment offenbar eine rasche Lösung. Fotos toter Rebellen nach Kämpfen vor 8 Tagen während der Entführung. Seitdem vermeiden beide Seiten Kampfhandlungen, um das Leben der Geiseln nicht zu gefährden. Für die Regierung Nicaraguas sind die FDN-Rebellen keine gegnerischen Streitkräfte, sondern Bandenfreischärler. Direkte Gespräche würden deren Anerkennung bedeuten. Dies wiederum wollen die Geiselnehmer offensichtlich erreichen. Die FDN-Kontratruppen sind von der Reagan-Regierung ausgebildete Söldner. Sogenannte humanitäre Hilfspakete werden direkt durch den US-Kongress für die Contras verabschiedet. 1987 enthüllte die Iran-Contra-Affäre, dass die Reagan-Regierung außerdem Einnahmen aus geheimen Waffenverkäufen an den Iran an die Contras weiterleitete. Die Contras, die der größten Rebellengruppe der Nicaraguan Democratic Force, FDN, angehören haben, es abgelehnt, die Geiseln an einem abgelegenen Platz auszusetzen, wo sie später von Sandinistas abgeholt werden sollten. Begründung: Man befürchte, die Sandinistas würden die Deutschen erschießen und die Guerillas dafür verantwortlich machen. Ein Sprecher der FDN, Adolfo Calero, gab bekannt, die 8 würden als Kriegsgefangene nach den Regeln der Genfer Konvention behandelt. Man habe sich bereit erklärt, die Geiseln schon am vergangenen Donnerstag freizulassen, doch ein Hubschrauber habe den falschen Platz angeflogen. Ein zweiter Versuch sei deshalb gescheitert, weil die Gruppe unter Feuer sandinistischer Truppen geraten sei. Man habe sich daraufhin zurückziehen müssen. Die Verhandlungen gehen weiter. Die Contra hatte uns irgendwann gesagt, dass man eine Übergabe plant. Und die platzte dann und wir gerieten dann in, es fühlte sich an wie zwischen den Fronten und das haben sie versucht so zu initiieren, dass wir in einen Hinterhalt geraten wären und die Sandinistas uns fallen gelassen hätten. Das haben wir im Nachhinein so rekonstruiert. Ja, also wir sind mehrfach bedroht worden, gleich zum Zeitpunkt der Entführung, wo sie uns angedroht haben, falls sie in ein Gefecht kommen, würden wir uns sofort erschießen. Das zweite wichtige Ereignis in dieser Richtung war die Astrid. Litt schon seit langer Zeit an Durchfall und die war wirklich zu schwach, um noch weiter zu marschieren. Und so haben wir uns aus Protest halt mit ihr eine Pause gemacht und haben uns einfach hingesetzt. Und ja, da kam dann halt ein Kontra, der so eine spezielle Wache für uns war und schoss hinter uns in den Boden. Und ja, das kam dann noch mal ein paar Mal zu bedrohlichen Situationen. Kommandant Franklin sah aus wie eine Karikatur eines Kontras. Und der hatte einen silbernen Colt, den er rausgeholt hat, während er mich befragt hat und damit hat er dann in der Umgebung rumgeballert. Sie werden unter Waffengewalt von Weiler zu Weiler verschleppt und mehr schlecht als recht mit Nahrung versorgt. Sie schlafen in Hängematten oder auf dem Boden und die Angst bleibt ihr ständiger Begleiter. Wir sind davon ausgegangen, dass wir ein Spielball für beide Seiten sind. Wir hatten als Frauen natürlich ziemlich Angst, vergewaltigt zu werden. Das ist mir auch noch sehr präsent. Da haben wir, glaube ich, schlichtweg einfach auch Glück gehabt. Und ich denke, das hing damit zusammen, dass wir nicht in den Händen der in Anführungsstrichen normalen Contra waren. Ich gehe davon aus, dass man ganz viel inszeniert hat, um uns umzudrehen. Und dazu hätte es natürlich auch nicht gepasst, wenn direkte andere Gewalt oder sexualisierte Gewalt gegen uns ausgeübt worden wäre. Danach hätte niemand mehr gesagt, ja, aber die sind ja nicht so schlimm. Wir haben in dem Moment einen Wert, wo man mit uns, was eine politische Forderung erpressen kann. Zum Beispiel, dass die internationalen Helfer aus den Kriegsgebieten verschwinden müssen, was ja später auch umgesetzt wurde. Wir haben natürlich die Debatte geführt, sie haben Schleyer geopfert. Und der war der Arbeitgeberpräsident. Und die RAF dachte damals, sie könnten für Schleyer alles kriegen. Nein, der Staat macht das nicht. Das macht kein Staat der Welt. Und wir waren völlig belanglose, bedeutungslose Helfer. Die von uns, die nicht entkommen waren, waren entweder sehr jung oder auch zum Teil politisch sehr unbedarft und auch gar nicht so sehr an Gruppenprozessen interessiert. Das war eben auch eine sehr spezielle Konstellation. Wir hatten noch gar keine Chance gehabt, als Brigade wirkliche Gruppenprozesse zu machen. Es war mehr so, dass man individuell mit einer Einzelnen sich gut verstanden hat und sich da dann gegenseitig gestützt und getröstet und so hat. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass sich irgendjemand Gedanken um uns macht. Und wir haben es erfahren per Zufall, weil einer unserer Entführer einen kleinen Weltempfänger dabei hatte und wir zufälligerweise Deutsche Welle hören konnten. Nicht nur, dass sie von der Fußball-WM berichtet haben, sondern die nächste Meldung waren wir. Wir sind die erste politische Meldung in den deutschen Auslandsnachrichten gewesen. Während der Entführung finden in Deutschland an vielen Orten Kundgebungen, Besetzungsaktionen und ein Hungerstreik der Angehörigen für die Freilassung der Acht statt. Während Konservative die Aufbauhelfer als Soldaten der linken Sandinisten denunzieren, wirft die Nicaragua-Solidaritätsbewegung der Kohl-Regierung vor, die Freilassung der Geiseln nicht aktiv genug zu betreiben. Überdies kritisiere sie nicht die von der Reagan-Regierung betriebene Kontraunterstützung. Der Krisenstab drängt derweil auf eine schnelle Lösung. Georg Baumgarten. Eine der Analysen war, dass es sich deshalb um für diese Deutschen eine sehr gefährliche Entführung handelt, weil auf mehreren Seiten man unterstellen konnte, dass ein paar tote Deutsche politisch manipuliert nützlich sein könnten. Ende Mai reist der SPD-Politiker Hans-Jürgen Wischnewski als Vermittler nach Managua. Offiziell erhält er dafür von den Angehörigen der Entführten den Auftrag. Er wird mit den Sandinisten über Verlängerungen der Feuerpause reden und Übergabemodalitäten verhandeln. Wischnewski hat einen sehr guten Kontakt zur sandinistischen Führung, sodass für Gespräche in Nicaragua selbst er sicherlich eine ideale Person war. In die Verantwortung ziehen auf beiden Seiten, dafür ist der Herr Janssen, der damals Leiter des Ministerbüros bei Genscher war, nach Honduras gefahren. Und er hat in Honduras ja den amerikanischen Botschafter getroffen, der damals Negro Ponte war und dort mit Sicherheit eine gewisse Rolle spielte bei den Kontakten dort zu den Contras. Diese acht Deutschen freizubekommen, das war der Auftrag. Ich hatte, als ich ankam, ein Gespräch mit dem honduranischen Präsidenten mit der Bitte, uns bei der Freilassung, wie immer die dann laufen würde, zu unterstützen, was er mir auch natürlich sofort zugesagt hat. Die honduranische Regierung hatte den Contras, hat sie unterstützt. In Managua begleitet Clemens Rode von der Ebert-Stiftung Wischnewskis Mission bei den Sandinisten. Zu Kontrakontakten erinnert er sich. Adolfo Calero und die Kontraführung hatte in der Bundesrepublik zu konservativen Kreisen extrem gute und gepflegte Beziehungen. Es gab auch durchaus intelligente, nicht weise, aber intelligente Unterstützer der Contra in Deutschland. Es gab auch parallel zum Nicaragua-Büro oder Informationsbüro in Wuppertal gab es auf der rechten Seite ähnliche Strukturen. Dazu gehörten aber auch weitere, insbesondere Christdemokraten in Deutschland. Dr. Josef Thesing von der Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützte den von Genscher Gesandten Michael Janssen in Honduras. Der militärische Leiter, der ehemalige Oberst der somosischen Nationalgarde, Enrique Bermudez, war in Tegucigalpa. Und zwei der Führer von der FDN, Herr Calero und auch Herr Rodriguez, und Herr Rodriguez hatte volle Vollmacht, um mit uns zu verhandeln. Am 3. Juni 1986, 18 Tage nach der Entführung, schickte Alfred Dregger als Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion ein Fernschreiben an FDN-Präsidiumsmitglied Alfonso Calero nach Tegucigalpa und bat ihn, dafür zu sorgen, dass die FDN, ohne das mit anderen Fragen zu verknüpfen, alles tut, was ihrerseits zur Durchführung der Freilassung der 8 Deutschen erforderlich ist. Nach unserem guten Gespräch in Bonn hoffe ich auf Ihre Hilfe. Mit besten Grüßen, Ihr Dr. Alfred Dregger. Die Antisandinisten hatten durch ihren Chef des Generalstabs mitteilen lassen, die Deutschen seien als Kriegsgefangene zu betrachten und könnten nur dem Internationalen Roten Kreuz übergeben werden. Wenn das anerkannt und akzeptiert worden wäre, dann wäre diese kriegführende Partei, die Antisandinisten, die einen unerklärten Krieg seit 5 Jahren mit Unterstützung der USA führen, als regelrechte kriegführende Partei auch anerkannt worden. Darauf konnten sich die Sandinisten und darauf hat sich auch Wischnewski nicht eingelassen. Er hat gesagt, sowas kommt überhaupt nicht in Frage. Es ging von Anfang an nicht darum, irgendwelche Forderungen, die die FDN nie gestellt hat, zu erfüllen, sondern die Amerikaner haben nach meiner Einschätzung nicht viel bewegen können. Da auch keine politischen oder sonstigen Forderungen im Raum standen, war ein Druck nicht unbedingt notwendig. Josef Thesings Erinnerung widerspricht Genschers direkter Gesandter, Michael Jansen. Jeden Tag habe ich dort Gespräche geführt. Da waren da natürlich Forderungen dabei, wie Anerkennung, wie Unterstützung. Alles das wurde von mir abgelehnt. Es gab ein Gespräch von Genscher mit dem damaligen US-Außenminister. Ich glaube, das war entscheidend für die Bereitschaft auch der US-Militärs, auf die Kontras einzuwirken. Und Genscher war da sehr insistent und sehr klar, hier wirklich sehr deutlich zu fordern, dass die Amerikaner hier was tun müssten. Und die Amerikaner haben ja dann auch reagiert, natürlich mit Blick auf das Verhältnis zu Deutschland, das sie natürlich in keinem Fall beschädigen wollten. Der stärker werdende Druck auf die US-Regierungsstellen zeigt Wirkung. Nach 2 gescheiterten Übergabeversuchen scheinen Anfang der 2. Juniwoche 1986 die Weichen für die Freilassung gestellt zu sein. Die 8 Entführten trauen der neuerlichen Entwicklung nicht sofort. Wir haben uns gefragt, ob das jetzt auch wieder so eine Inszenierung ist oder ob es tatsächlich sein könnte, dass wir es geschafft hätten und frei waren. Am meisten Angst hatte ich tatsächlich bei der Befreiung selber. Die brachten uns zu einem Fluss und gegenüber sollte uns angeblich ein Pfarrer abholen. Und ich dachte, entweder werden wir jetzt Kugeln in den Rücken kriegen oder von vorne erschossen. Das waren, glaube ich, die schwersten Schritte, die ich in meinem Leben so gemacht habe. Dann kamen wir irgendwann in dem Ort an und haben uns da irgendwie hingesetzt und kriegten was zu trinken. Und tatsächlich war dann wirklich ein Pfarrer da und der holte uns dann ab. Und dann wurde Bescheid gesagt nach Managua, die Deutschen sind frei. Die heiß erwartete Nachricht, erinnert sich Clemens Rode von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir sind dann nach Osten gefahren, Richtung Presillitas. Das war der Ort, an dem die Übergabe der Entführten stattfinden sollte. Wir waren mit vielen Fahrzeugen unterwegs, bei denen die meisten die Türen offen stehen hatten. Und in diesen offenen Türen saßen Männer mit Maschinengewehren. Alle waren ganz eindeutig unter Spannung und alle befürchteten, dass irgendwie in dieser Nacht und auf dieser Fahrt möglicherweise irgendwelche Angriffe kommen konnten. Da setzte sich wohl sofort ein Konvoi in Gang, wo dann auch Wischnewski unter anderem drin saß und jemand vom Auswärtigen Amt und vielleicht auch jemand vom BND, ich weiß es nicht so genau. Ich habe heute nach einer langen Autoreise die 8 aufgesucht, zusammen mit dem Weihbischof Steele und dem Botschafter. Den 8 geht es nach 25 Tagen der Entführung, nach schlechten Wetterperioden und langen Märschen außerordentlich gut. Da sind sie dann anschließend erst zur ärztlichen Untersuchung gegangen. Ich schildere also nur meinen ersten persönlichen Eindruck, ohne das medizinische Urteil vorwegnehmen zu wollen. Wir wurden dann ja auch fotografiert und wurde dann gesagt, ja, uns wird es allen gut gehen, was ich so nicht bestätigen würde. Herr Wischnewski, die Befreiungsaktion der 8 deutschen freiwilligen Aufbauhelfer in Nicaragua ist beendet, sie ist gelungen. Kann man sagen, wie die Aktion abgelaufen ist? Die Aktion ist so abgelaufen, dass unter dem internationalen Druck aufgrund der auch ausgangslosen Situation hier im Lande, aufgrund dessen, dass eine Feuerpause eingeführt worden ist und in 24 Stunden Zeit zum Rückzug gelassen worden ist, die FDN-Leute die 8 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger freigelassen haben, ohne welche Bedingungen. Im Konvoi werden die acht nach Managua gebracht und dort zunächst, abgeschirmt von der auf sie wartenden Presse, ins Militärhospital zur Erstuntersuchung gebracht. Würden Sie sagen, Herr Wischnewski, dass die USA bei dieser Aktion eine entscheidende Rolle gespielt haben, was die Einflussmöglichkeiten auf die Antisandinisten betrifft? Ich habe jedenfalls festgestellt, dass innerhalb der letzten vier Tage eine wesentliche Veränderung bei den Antisandinisten eingetreten ist. Ich nehme an, dass der Einfluss der Vereinigten Staaten auch dabei eine Rolle gespielt hat. Ich erinnere insbesondere, dass der Deutsche Bundestag sich an das Parlament in den Vereinigten Staaten gewandt hat und gesagt hat, es wird doch nicht möglich sein, dass dort über 100 Millionen geredet wird, zur gleichen Zeit, zu dem acht Deutsche dort in Lebensgefahr sind. In Managua trifft Sean nach 24 Tagen endlich wieder auf seinen Freund Dominik. Große Erleichterung. Ich war erschrocken, wie abgezehrt der gewesen ist. Er hatte ja auch verschiedene Parasitenerkrankungen offensichtlich mitgenommen. Einige andere in dem Kreis sahen allerdings noch viel schlimmer aus, sehr mitgenommen, psychisch wie physisch. Da sah ich im Fernsehen, die geben jetzt eine Pressekonferenz und dann mich rausgestürmt zum Taxi und ich habe gesagt, ich bin eine von den Entführten, ich will zu der Pressekonferenz und dann hat er mich auch reingenommen und hat mich da exakt hingefahren. Also das war super, war echt toll. An die Pressekonferenz kann ich mich selber gar nicht mehr gut erinnern. Und zwar, weil ich da saß, vor mir ein weißes Blatt Papier hatte und ich hatte so viele Läuse gekriegt während der Entführung. Und die lebten noch und hatte immer so den Gedanken, oh Gott, hoffentlich fallen diese Läuse nicht auf das Papier und die Kameras erfassen das, wie schrecklich. In Managua bleibt die Gruppe der acht zunächst ein paar Tage zusammen. Ein Versuch, in Ruhe, etwas abgeschirmt von allem, das Erlebte zu verarbeiten. Nach der Freilassung stellt sich auch in Bonn Erleichterung ein. Bundesaußenminister Genscher bedankt sich bei den Verhandlungsführern und betont, es gibt keine Rechtfertigung für diese Entführung und wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass allein die Entführer die Verantwortung tragen für das Schicksal dieser acht jungen Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Zur Schwere der Verhandlungen erklärt Genscher, ich kann mich kaum an eine Bemühung erinnern in meiner ganzen Amtszeit, in der in einem so umfassenden Maße Anstrengungen wie in diesem Fall unternommen worden sind. Und er mahnt, ich muss aber auch darauf hinweisen, dass jeder unserer Mitbürger eine Verantwortung dafür übernimmt, in welche Gefahren er sich begibt. Wir wissen, dass es viele junge Deutsche gibt, die in Nicaragua helfen wollen. Ich appelliere an alle unsere Mitbürger, die sich in Nicaragua aufhalten und auch an solche, die sich noch dorthin begeben wollen, dass sie sich auf gar keinen Fall in die Gebiete begeben mögen, in denen der Bürgerkrieg tobt. Solche Konzepte finde ich zutiefst legitim und unterstützenswert. Und die Aussage von Herrn Genscher, die verschleiert doch eher auch das, was die Contra gemacht hat. Die haben den Aufbau eines Landes versucht zu untergraben mit militärischen Mitteln. Das ist jetzt sehr neutral formuliert. Also die haben Lehrerinnen erschossen, die haben Menschen umgebracht, die haben Gräueltaten verübt, die haben entführt. Ja nicht nur uns, sondern auch Nicaraguanerinnen, also terroristische Aktivitäten begangen. Und das wird ein bisschen dadurch verschleiert, wenn man das so formuliert. Reingard und Dominik fahren einige Zeit nach ihrer Freilassung nochmals ins Dorf bzw. in Kriegsgebiete. Ihre Gründe dafür sind vielfältig. Der eine Grund war natürlich, ich kann hier weggehen, ich bin privilegiert, ihr habt den Krieg weiterhin im Dorf. Die Contra hatte nämlich eine Kooperative, also auch im Süden, aber etwas nördlicher, überfallen. Und ich bin mit US-amerikanischen Nonnen dahin. Der zweite Grund war ein sehr persönlicher. Ich bin hier Opfer geworden, ich bin traumatisiert. Ich möchte aber nicht ein Leben als Opfer verbringen. Ich gehe wieder an den Ort des Geschehens, also als so eine Art Selbsttherapie. Da wurde mir das ganz deutlich. Ja, Ich fahre dann nach Hause, nach Deutschland und ja, kann dann auch den Schrecken hinter mir lassen. Und die Leute in dieser Kooperative haben nichts anderes, wo sie hingehen können. Die müssen hier weiterleben. Und das wurde mir bei diesem Besuch sehr deutlich. Und dieser Besuch im Übrigen hat auch sehr dazu beigetragen, dass ich meine Angst überwinden konnte und nicht so traumatisiert dann nach Hause fuhr. Seit der Entführung sind 30 Jahre vergangen. Die 80er Jahre erscheinen rückwirkend in einem anderen Licht. Wir waren viel unkritischer, was linke Gesellschaftsmodelle anbelangt. Wir haben das Scheitern der realsozialistischen Systeme erlebt. Da sind unschöne Dinge zutage gekommen, die, wo ich auch im Nachhinein sagen würde, ein neuer, ernst gemeinter Versuch, die Welt zu verändern, zu mehr Partizipation, zu mehr Gleichheit und zu mehr Gerechtigkeit, muss die gemachten Erfahrungen berücksichtigen und verhindern, dass sich diktatorische, also sprich stalinistische Systeme je wieder etablieren können. Dass Nicaragua jetzt mittlerweile zum armen Haus Mittelamerikas geworden ist. Tja, das ist natürlich schon ziemlich frustrierend. Und diese Politik von Ortega, der ja immer noch da ist als Präsident, ist für mich unerträglich. Und dann hat er politisch einfach Inhalte verkauft für den eigenen Machterhalt. Das finde ich sehr schlimm. So kleine Überreste dieses emanzipatorischen Prozesses, das ist im Bereich der Maquila-Produktion. Da gibt es Frauen-NGOs, die haben die Arbeiterinnen aus diesen sogenannten freien Produktionszonen nachhaltig organisiert. Und daran merkt man, dass es einen anderen sozialen Boden gibt. Was fehlt unseren Kindern, damit die sich mehr sozialpolitisch engagieren? Ich würde erst mal sagen, unseren Kindern geht es sehr gut. Das ist ein starker Grund, sich nicht stark zu engagieren. Wenn es einem sehr gut geht, warum soll man sich für die Veränderung von Dingen einsetzen? Und es fehlt natürlich auch eine Utopie. Unsere Kinder sind nicht doof, die sehen auch die Ungerechtigkeiten. Und sie sehen auch, dass sie eher Glück gehabt haben und auf der besitzenden und auf der sicheren Seite der Menschheit zurzeit noch leben. Aber sie sind ja genauso wie wir, sind sie fähig zur Empathie, zum Mitgefühl mit Schwächeren, mit Leuten in Not. Allerdings fehlt die Vorstellung, und damit meine ich tatsächlich die Vorstellung, die wir hatten, es könnte eine Welt geben, in denen es allen besser geht. Dann kam die Contra, die Entführung deutscher Aufbauhelfer im nicaraguanischen Hinterland. Ein Feature von Erika Harzer. Es sprachen Hildegard Meyer, Tom Jacobs, Christoph Wittelsbürger und Silvia Süstermanns. Ton und Technik Michael Morawitz und Hanna Steger. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Birgit Morgenrath. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.